WDR 5 Erlebte Geschichten. Uwe Mühlrich ist in der Welt weit herumgekommen. Mit der Gruppe Embryo zählt er zu den Musikern, die in den 70er und 80er Jahren für das stehen, was als Krautrock auch auf anderen Kontinenten Anklang fand. Deutschlands Beitrag zur Musikgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1981 zog es Uwe Mühlrich ganz nach Zentralindien, um von dort mit seiner Gruppe Dissidenten völlig neue Wege zu beschreiten und Musik zu schreiben, in denen fernöstliche Musikeinflüsse Einklang fanden in das Krautrock-Repertoire und der Gruppe in Indien und den angrenzenden Ländern volle Plätze und begeistertes Publikum bescherten. Die Dissidenten schufen dort die Grundlage, mit dieser Musik auf Weltreise zu gehen und damit zu den erfolgreichsten deutschen Musikern zu zählen. Ich komme aus Berlin-Tegel. Und bei mir im Block lebte der Gitarrist von The Ones, Edgar Fröse, der dann später mit Tangerine Dream ziemlich bekannt wurde. Mein erster Gitarrenschüler war Manne Preker, das war die Nina Hagen Band und Spliff. Und im Vorläufer der Nina Hagen Band, Lokomotive Kreuzberg, hieß die Kapelle, da habe ich Gitarre gespielt. Dann war meine Szene noch Tonsteine Scherben. Mit denen habe ich auch des Öfteren rumgeklimpert. In den 70s war ich in London für ein Jahr. Habe da mit allen möglichen Bands rumgemacht. Unter anderem auch mit Jimi Hendrix, der aber leider starb. Vielleicht hätte ich da Bass spielen können, ich weiß es nicht. Weiß der Teufel, was daraus geworden wäre. So ging ich dann zurück nach Deutschland. Und Roman Bunker, den Gitarristen von Embryo, mit dem hatte ich auch schon, wo er noch 14 war, habe ich rumgemacht. Und der meinte dann irgendwann, jetzt komm mal zu Embryo. Da habe ich mir gedacht, ja okay, Lokomotive Kreuzberg, Tonsteine Scherben, alles nett, aber mit Embryo haben sich neue Horizonte geöffnet. Damit konnte man mal in die große, weite Welt raus und war nicht an deutsche Sprache gebunden. Mit Embryo waren wir mehr oder weniger ein Hafen für viele Jazzmusiker. Mel Waldron, Charlie Mariano, Miles Davis fand uns ganz toll, sozusagen als WG für Exil-Amis. Ne? Da hatten wir einen anderen Ansatz, auch was die ganze Improvisiererei anging. Nichtsdestotrotz wollten wir natürlich jetzt keinen amerikanischen Jazz machen. Das ist auch, warum Embryo jetzt nie richtig hier die Jazzszene bevölkert hat, obwohl wir auch überall gespielt haben, Montreux oder was immer es da gab an Jazzfestivals, aber das war immer nicht so wohl gelitten. Der deutsche Jazz, das war mehr so eine Fortsetzung der klassischen Kammermusik und nicht dieses wilde, urige, wo es eigentlich herkam, sondern die waren ja alle wohl gesittet. Also da passten wir jetzt auch nicht hin als riesen Hippie-Kommune. Wir haben halt nie diesen Jazz gemacht, sondern wir haben mehr so das Konzept genommen, spielfrei, mal sehen, was da jetzt passiert, ne? Und dadurch, dass wir dann in den 70s praktisch immer zusammen waren, haben sich da automatisch Dinge entwickelt. Da wusstest du schon vom Abend zuvor, okay, das lief gut, lass es nochmal spielen. Und so kamen dann auch letztendlich immer unsere ganzen LPs zusammen. Wir haben ein Jahr lang gespielt und dann wussten wir, okay, hier hat sich was herauskristallisiert, lass uns davon eine Platte machen. Was die Amis und die Engländer damals so als Crowdrock beschrieben haben, das war ja eher ein etwas diskriminierender Begriff. Unsere ganze Szene kommt so mehr aus den 60s, wo nach Adorno in Deutschland praktisch nach Auschwitz keine Musik mehr gemacht werden kann. Und da hatten die natürlich alle diese schweren deutschen Kartoffelgedanken im Kopf. Ja, das muss irgendwie was ganz Wichtiges und also nicht diese Leichtigkeit, die Engländer in der Popmusik und die Frechheit, sondern es musste ja was richtig so im Sinne der Klassik oder so sein. Was sich mit dem Gedanken von Pop, populär, natürlich ein bisschen reibt, ja, eindeutig. Und da waren so Figuren wie Stockhausen und so, das waren für uns wichtige Impulsgeber, zu sagen, Kinder, wenn ihr Musik macht, dann müsst ihr irgendwie eure Umstände reflektieren. Also die kulturellen und auch die politischen. Und da war völlig klar, dass es keinen Zweck hat, jetzt eine amerikanische oder eine englische Band zu sein. Da trägt man Eulen nach Athen. Da war es für uns ziemlich naheliegend, dass wir uns unseren Nachbarn zuwenden. Also auch die europäische Klassik hat ja viel, siehe Bartok, der in Marokko und ganz Nordafrika war, Inspirationen aus dieser Region geholt. Und dann dachten wir uns, ja mein Gott, fahren wir mal dahin, das sind doch bestimmt interessantere Inspirationen, als wenn wir jetzt eine Rock'n'Roll-Band à la New York machen. ja, dann ging es los, die ganzen 70s mit Embryo rund um die Welt. Das Ganze kulminierte dann in Embryos Reise, wo wir ein Jahr lang quer durch Asien unterwegs waren und Eindrücke gesammelt haben, die jetzt 40 Jahre später immer noch wirken. Und dann, naja gut, haben wir uns die Busse gekauft. Embryo war ja damals ziemlich fett drin, also diese Umsonst- und Draußen-Konzerte und sowas, wo 100, 120.000 Leute sind zu unseren Konzerten aufgelaufen, im Maximum. Also haben wir ein bisschen gespart und dann haben wir uns noch das Goethe-Institut so als Begleitschutz gesucht und sind dann von München aus so von Konzert zu Konzert gezogen. Das war schon sehr abenteuerlich, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, wir wussten ja nicht von vornherein, wo würden wir da spielen. Das waren die unmöglichsten Gelegenheiten. Wir hatten eine PA und Licht dabei und dann einen Generator. Schon mal ganz wichtig, weil da konntest du in jede Ecke irgendwo gehen. Da sind in 50 Kilometer Umkreis sind da die Dörfer da zusammengelaufen und haben sich da unseren Kram angehört. Ne? Das hat schon mal Spaß gemacht. Und unterwegs hältst du irgendwo an und da ist dann plötzlich ein pakistanischer Zirkus und die sehen, dass wir einen Generator dabei haben und sagen, Mensch, wollt ihr nicht heute Abend hier die Zirkusband sein? Und dann haben wir mit denen gespielt, ein bisschen Geld eingesammelt, Benzingeld nach Karachi und dann und so weiter. Und dann gab es mal hier und da ein paar Konzerte fürs Goethe-Institut. Die Menschen in Afghanistan, das war das freundlichste und selbstbewussteste, weil die waren ja nie Kolonie, so wie Indien, das war ja englische Kolonie, das waren die ja nie. Die waren sehr selbstbewusst und unheimlich gastfreundlich. Ja. Und mit denen haben wir auch massenhaft gejammt. Wir haben dann in Kabul das afghanische Radioorchester aus der Taufe gehoben, weil die hatten im Radio immer Programme, so 2 Stunden oder 1 Stunde für die verschiedenen Volksgruppen, wo dann ihre Stars auch mal zum musikalischen Vortrag kamen. Und da haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mit die alle mal zusammenrufen und mit denen zusammen in so ein Orchester machen. Das führte dann dazu, dass plötzlich ganz Afghanistan ständig dieses Radio gehört hat, weil könnte ja sein, dass ihr Star da gerade dann auftaucht. Das habe ich dann später mal, als das jetzt mit dem NATO-Einsatz dort kam und deutsche Truppen nach Afghanistan und so, da habe ich das mal der Claudia Roth vorgetragen, weil die war ja mal Tourmanagerin bei uns. Die meinte nur, du Uwe, die Grünen und Kultur, vergiss es. Aber der Ansatz wäre interessanter gewesen, weil die ja immer von friedlichem Aufbau geredet haben. Wir hatten schon die Musiker da wieder im Auge, haben mit denen auch korrespondiert. Klar, klasse, lass uns das machen. Aber da wurde nichts draus, obwohl Herr Joschka Fischer gerne bei uns Backstage war auf den Umsonst- und Draußen-Festivals. Aber leider hat es dann später nicht mehr gefruchtet. Afghanistan, da ist am meisten hängen geblieben, muss ich sagen. Auch die ganzen schrägen Rhythmen, die da haben und dann vor allen Dingen so super nette Leute und die Gastfreundschaft und total offen mit einem zu arbeiten oder auch mal was anzunehmen von uns, so wie wir es von ihnen angenommen haben. Das war super gut. Ne? In Indien haben wir dann natürlich auch viele prominente Musiker getroffen, Ravi Shankar und sowas und haben mit denen Konzerte gemacht. Und da kamen dann auch mal genügend Leute, um das Benzingeld und den Film weiter finanzieren konnten. Ne? Das war natürlich eine Sensation, Logo. Klar, wenn wir da aufgetaucht sind, das war natürlich unglaublich. Ne? Geld zu verdienen gab es ja nicht so viel, aber man hat dadurch, dass wir da immer Musik auch eingeladen haben, hat man natürlich einen wahnsinnig guten Austausch und eine Inspiration gehabt. Wir haben auch die ganzen Universitäten da gemacht, wo dann schon ein Publikum da war, was gezahlt hat. Ja, konnten wir uns gut über Wasser halten, muss ich sagen. Ne? Und dann kam natürlich noch hinzu, dass es da immer relativ warm ist, besonders im Winter. Da blieb ich dann auch eine ganze Weile. Meine Tochter wurde ja dann geboren am 25. Dezember 1978, mitten während der Reise, während wir Gast beim Maharaja Balkrishna Bharti in Gondagao am River Narmada waren. Bin dann in Bombay hängen geblieben und habe da sporadisch über mehrere Jahre an so Bollywood-Soundtracks mitgemacht. Da gab es so Cowboy-Filme, was weiß ich, so 3 schwarze, dreckige Cowboys reiten die Hauptstraße hinunter, die binden ihre Pferde vorm Saloon fest, die Saloontür knarrt. Im Hintergrund sitzen andere 3 dreckige Gangster. Man beugt sich an die Theke und sagt, 3 Tee bitte. Und dafür mussten wir sozusagen das musikalische Äquivalent liefern. Artie Berman ist so ein ganz bekannter Filmkomponist, mit dem hing ich da viel zusammen. Und das war auch ehrlich gesagt einer der Gründe, warum es dann Dissidenten gab, weil das hat ja alles von Indien aus gestartet und ich wollte unbedingt da bleiben. Der Roman wollte auch da bleiben und dann hat der Christian halt Embryo alleine weitergemacht, macht er heute noch, toll. Und wir dachten uns halt, Mensch, das muss man doch mal irgendwie weltweit rüberbringen. Und dann haben wir schon in Indien 1979 haben wir Embryos Dissidenten gegründet und haben dann so Indien getourt, kamen dann zurück mit dem Kakalische Percussion. Das hat in Indien ziemlich reingehauen, weil sowas gab es ja vorher noch überhaupt nicht, ne? Dass sich so Krautrock und indische Klassik da vermählen. Ne? Wir waren riesig bekannt in Indien dann, ne? Konnten jede Menge Konzerte machen, aber irgendwann dachte ich mir, Mensch, das muss man doch in Europa vielleicht auch mal hören. 1981 sind wir dann zurück nach Deutschland und haben es dann von hier aus so europaweit gemacht. Ne? Stan heißt ja Land, also Afghanistan, Hindustan, Pakistan und so weiter. Und dann dachten wir uns, okay, das ist jetzt Germanenland, Germanistan. Dachten, das ist ein Titel, der bringt, weil wir uns da mit dem Karnataka College of Percussion irgendwie in der Mitte getroffen haben. Haben Charlie Maiano angeturnt, der dann auch noch mal richtig ein eigenes Alterswerk mit denen durchgezogen hat. Und das war eigentlich so das Resultat der ganzen Touren und Konzerte, die wir zusammen in Indien gemacht haben. Was ich musikalisch mitgenommen habe, ist, dass es was ganz anderes ist wie heute, wo irgendwelche anderen Kulturen aus dem Internet gesampelt werden. Daran war ja damals überhaupt nicht zu denken. Ne? Du musstest hingehen, musstest mit denen arbeiten, musstest denen erklären, was du willst und musstest dir erklären lassen, was sie wollen. Und dann kam das irgendwie zusammen, aber analog. Man musste das ja wirklich aufnehmen zu der Zeit, ne? Da hatten wir unsere Bandmaschine dabei und wir haben natürlich immer darauf geachtet, erstens, dass die ihre Rechte kriegen, was hier so GEMA und so weiter angeht. Und zweitens haben wir denen auch immer geholfen, dass die dann bei uns was machen können. Zum Beispiel das Karnataka College of Percussion ist ja ziemlich berühmt geworden in der Welt. Ne? Also, dass wir die genauso eingeladen haben wie die uns da unten, weil die sind mit uns auf Tour gegangen und wir haben da was dran verdient, konnten uns über Wasser halten und das Gleiche haben wir dann natürlich für die hier gemacht. Irgendwann muss man auch da seine Zelte wieder abbrechen, ne? Weil sonst wird man da alt. Wir wollten nicht, dass wir jetzt plötzlich so als indische Weihrauchband dastehen oder noch vorher, wir wollen auch nicht jetzt so als Jazz, Kraut, Hippies dastehen, man muss sich immer ein bisschen verändern und das hat uns dann auch gereicht. Wir hatten schon mal Ende der 70er in Marokko gespielt und da habe ich einen amerikanischen Schriftsteller kennengelernt. Paul Bowles, der ursprünglich als Musikwissenschaftler nach Nordafrika kam, hat für das Smithsonian Institute so ethnische Aufnahmen gemacht. Er hatte eine riesige akustische Bibliothek mit der ganzen Musik Nordafrikas. Und das hat mich natürlich dann total angetan und hatte auch viele Connections. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bleiben wir mal hier in Tanger. Das ist ja nur wirklich der Platz, lass uns hier mal was machen und von da aus ging es dann so richtig los. Zusammen mit Lem Shahab, eine der marokkanischen Kultgruppen, haben wir unser Album Sahara Electric gemacht. Mangels elektrischer Instrumente, also haben die ja ihre ganzen traditionellen Instrumente benutzt. Die Europäer, naja gut, die konnten das gar nicht unterscheiden, was das für eine progressive Musik ist, die sich hauptsächlich an den Texten festgemacht hat. Da war zum ersten Mal, waren da wirklich soziale Probleme. Das war nicht Liebling, du hast mich verlassen und jetzt fällt mir der Himmel auf den Kopf. Und wir kamen dahin, da war plötzlich dann Schlagzeug und sowas und das hat den Shep Khaled auch sehr angetan. Ne? Shep Khaled beruft sich sehr auf Dissidenten, weil wir haben ja zum ersten Mal uns mit der nordafrikanischen Musik beschäftigt und sozusagen in Anführungszeichen eine Beatband da reingebracht. Ne? Sahara Electric, da ist ein Song drauf, Fata Morgana, der in Brasilien allein hat er ungefähr 1,5 Millionen Copies verkauft. Also hört sich nach viel Geld an, aber schwierig Geld aus Brasilien wieder rauszukriegen. Ne? Es ist nicht so, dass man da jetzt stinkend reicher Popstar wurde. Aber das war natürlich ein Hammer. Über eine italienische Company, wir hatten das Ding in Italien veröffentlicht, ist das zur größten südamerikanischen Fernsehanstalt gelangt und wurde die Titelmelodie einer Telenovela, so eine ganz üble Soap-Opera und hat dann von da aus ganz Brasilien erobert. Billy Bragg, der macht immer so Musiksendungen, zieht um die Welt und da kommt er in ein Andendorf, ganz oben in Bolivien und fragt die Eingeborenen, spielt uns doch mal was von eurer Musik. Und da spielen ihm Fata Morgana vor. Und die ganzen Musikwissenschaftler nickend daneben, ja toll. Ich habe ihn später mal getroffen und habe ihm erklärt, was da eigentlich los war. Der hat sich totgelacht, ne? Die Melodie kommt so aus meiner Gegend, von der Insel Rügen, wo ich geboren bin. Norddeutsch, schwedische Folklore. Und das via Berlin-Tegel nach Brasilien und dann zu den Indianern und wieder zurück nach Europa durch Musikwissenschaftler. Das ist schon irgendwie eine verrückte Story, ne? In Spanien ging es dann richtig ab. Darum blieben wir auch 2 Jahre in Madrid, weil wir wollten auch mal so ein bisschen so am Popstar-Leben riechen. Also uns kannte man dann, ne? Und da waren auch riesige Konzerte dabei, immer so 20.000 bis 50.000 Leute. Und das war eine super gute Zeit. 87, da hat uns ja David Byrne für Amerika entdeckt. Und da haben wir mit ihm über dieses My Life in the Bush of Ghosts mit Brian Eno und so haben wir geredet, wo die auch so muslimische Gesänge drin hatten. Und wir wussten, dass die da einfach irgendein paar Koranphrasen genommen haben. Die hat das gar nicht interessiert. Die haben das einfach so vom Klang her genommen. Wenn du jetzt Araber bist, dann hörst du das natürlich und fragst dich ja, hättest du auch irgendwie was anderes nehmen können oder warum das? Ja. In dem Augenblick, wo du Sprache hörst, möchtest du ja wissen, was macht das für einen Sinn? Und wenn du das jetzt nur als Tapete hernimmst, als akustische Tapete oder als Bild, das ist zwiespältig, weil es handelt sich ja um Worte, die Menschen auch verstehen. Ne? Und da haben wir natürlich auch mal großen Wert drauf gelegt, dass wir bei allen Projekten eigentlich, dass wir uns über den Sinn der Lyrics austauschen. Wir haben dann oft die Songs gemacht und dann, natürlich spreche ich kein Arabisch oder kein Hindi, aber wir haben uns immer verständigt, was singt ihr denn da? Und so, dass die Musik damit auch korrespondiert. Ne? Nach dem Konzert in New York im Palladium kam David Byrne zu uns und meinte, Mensch, ihr müsst jetzt hier unbedingt zu Warner Brothers. Wir haben ja bis dahin alle unsere Alben immer selber veröffentlicht auf unserem eigenen Label, was wir heute noch machen, damit wir einfach Kontrolle über das ganze Material haben. Aber da haben wir uns gesagt, ja gut, Geld können wir gebrauchen. Da musste man sich dann plötzlich mit amerikanischen Producern und so weiter auseinandersetzen. Die meinten, das muss so und so sein. Wir hatten einen Vertrag über 2 Alben und dann haben wir gedacht, nee, Mensch, jetzt reicht es mal mit dem Image, dass wir jetzt ja plötzlich eine Band sind, die so arabische Musik machen oder sowas. Das ist gefährlich, ne? Und dann haben wir denen das 2. Album angeboten. Das sollte heißen Real American Music. Und da hatten wir dann Redbone, so eine Indianertruppe aus den 60s und Buffy St. Marie und wollten halt so basiert auf indianischer Musik ein Album machen und das nannten wir Real American Music, was die Amis natürlich überhaupt nicht fressen wollten. Und dann hatte uns Gott sei Dank vorher David Byrne einen guten Anwalt empfohlen und der rief dann eines Tages an, wisst ihr übrigens, dass Warner Brothers jetzt die Optionszeit überschritten hat, die hätten euch schon längst sagen müssen, was mit dem Album da passiert, aber die waren ja in der Schmollecke und dann mussten sie uns das 2. Album, was wir nie veröffentlicht haben, bezahlen und davon haben wir dann unsere Firma Exil, unser Label, etwas fetter gemacht und haben dann selber angefangen, Musik aus der großen weiten Welt zu veröffentlichen, so, was weiß ich, auch ein paar Hits dabei. Ist das letzte Miriam Makeba-Album oder Carlinhos Brown aus Brasilien. Also überall, wo wir so auf der Welt Leute kennengelernt hatten, die mit uns gearbeitet haben oder die wir toll fanden, die konnten wir dann auf unserem Label da veröffentlichen. 90s, da haben wir uns dann gedacht, Mensch, lass doch mal mit unserer jetzigen Erfahrung und dieses ganze Know-how, was wir hatten, auch durch die Arbeit mit indischer Filmmusik und so, lass uns doch nochmal zurückgehen nach Bangalore zu unseren alten Kollegen vom Karnataka College of Percussion. Weil damals hatten wir schon so Apple-Computer und die ersten Programme, wo man ganz leicht mit dem Laptop dann irgendwie was aufnehmen konnte und haben gedacht, okay, nähern wir uns der Sache mal ohne Generator und Bandmaschine, sondern machen das so zu Hause. Und da kam dann das Dschungelbuch bei raus, was auch ein ziemlicher Erfolg war in Bayern, Schleswig-Holstein, dem Rest Deutschlands, aber auch in Indien, Pakistan, Kanada und USA. Dieser tragische September mit den New Yorker Türmen, der hat dann doch sehr nachhaltig unser Verhältnis zu Nordafrika angesprochen, speziell Tanga, was wir als zweite Heimat empfunden haben. Da sind wir ja zwischen den Konzerten immer wieder zurückgekehrt und waren da auch ansässig und haben reflektiert, was da plötzlich so im Bewusstsein dieser beiden Kulturen für Friktionen entstehen. Und da reifte so langsam über die Jahre der Gedanke, dass wir doch nochmal was zusammen machen sollten, was diesen vermeintlichen Clash der Kulturen reflektiert. Die Intention war, ein gewisses amerikanisches Idiom von Metal und Hardrock zu benutzen, wobei wir uns vorgestellt haben, wie es wohl so einem jungen Typen geht, der da irgendwo in Midwest America mit seinem Skateboard vorm Supermarkt unterwegs ist und von den Militärwerbern angesprochen wird, sich wenige Wochen später im Irak wiederfindet. Und aus seinen Kopfhörern hat er weiterhin seine vertraute Musik, nur die Stimmen singen Arabisch. Diesen Kulturschock wollten wir irgendwie nachvollziehen. Das sind Sessions im klassischen Sinne. Das zog sich über fast 2 Jahre hin, ne? Muss man sich vorstellen. Da sitzt man dann da abends bei unserem Freund Absam Akkabun, der leider verstorben ist, dem wir auch den ersten Song gewidmet haben. Und jammt da so vor sich hin und dann nach 2 Jahren hat man dann mehrere 100 Stunden Musik und darf dann anfangen rumzufummeln und nach den Ideen zu suchen. Und dann hat Marlon das auch ganz genial produziert zum Schluss. Wir haben dann später die Texte draufgesetzt, also teilweise Gigi Lala, die ja da sehr profiliert sind, teilweise auch selber. Wir haben uns das dann übersetzen lassen, was wir da auf Englisch oder Deutsch geschrieben haben und das dann Arabisch adaptiert. Wir sind jetzt schon uraltes Krautrockgestein mittlerweile, ne? Und es lag nahe, dass wir jetzt mit so alten Füchsen wie Gigi Lala, die ja auch praktisch aus den 60ern sogar hinüberragen, dass wir mit denen natürlich so ein Arbeitsprinzip benutzen. Martin Scorsese bezeichnet Gigi Lala als die Beatles Nordafrikas. Musikalisch stimmt das vielleicht nicht ganz so, aber ihre Texte sind ähnlich geflügelte Worte wie die der Beatles. Also die haben gesellschaftlich eine ähnliche Bedeutung. Sind entstanden auch in den 60er Jahren aus so einer Melange von Film Noir, Existenzialismus und Woodstock, möchte ich mal sagen. Und wurden während der 70er Jahre sehr wichtig, weil sie die ersten Musiker in Nordafrika waren, die statt schmelzender Liebeslieder wirkliche gesellschaftliche, politische Probleme angesprochen haben. Als wir anfingen in Marokko Anfang der 80er, da war unsere Musik verboten. Das war nicht gelitten. Und wie die Zeiten so kommen, vor 2 Jahren lädt uns der König ein, in Rabat zu spielen, auf dem größten Festival da. Und dann durften wir zum ersten Mal im großen Rahmen vor, was weiß ich, so 60.000 bis 80.000 Menschen, durften wir dann unsere Musik vortragen. So ändern sich die Zeiten. Jetzt auf dem Tahrirplatz, im arabischen Frühling, 2 Songs von uns waren da so die Hymnen, ne? At the Pyramids heißt einer, weil da geht es darum, dass Leute, Freunde, die, weil sie für eine gute Sache gekämpft haben, jetzt sterben mussten und so. Also ein bisschen melodramatisch, aber wir schreiben ja die Lyrics nicht nur. Wir wussten von vornherein, worum geht's, und das wurde dann ein ganz großer Hit. Und je mehr Leute da gestorben sind auf dem Platz, desto mehr haben sie den abends immer gesungen. Manchmal fühlen wir uns wie ein Raumfahrer, der von oben auf diesen kleinen blauen Planeten schaut. Wir verstehen Musik als eine weltweite Sprache und freuen uns, wenn irgendwo in anderen Ländern Menschen sitzen, mit denen wir in dieser Sprache reden können. Und wir freuen uns, dass wir damit ja Grenzen aufbrechen können. Der oder einer der Urväter der Krautrocker, Uwe Mühlrich, der mit den Dissidenten zu den erfolgreichsten deutschen Musikern der Gegenwart zählt. Eine Sendung von Albert Wiedenhöfer für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Heute in einer Woche an dieser Stelle wieder erlebte Geschichten, dann die von Hans Sauer und dem legendären Lovers Club in Köln, den Mick Jagger genauso wie Günter Netzer besuchten. Und Hans Sauer hatte ihn gegründet und aufgebaut. Sonntag 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.